Ich fing an von ganz unten, denn ich wollte nach ganz oben. Mit Freunden zusammen verkaufte ich jahrelang Drogen. Tagelang zogen wir umher für den guten Preis. Wir haben uns gut gekannt, wie Brüder im Blut vereint. Wir wollten teilen, falls einer von uns den Ruhm erreicht. Die Gosse hielt uns gefangen unter Wutgeschrei. Die Gosse hielt uns zusammen, unsere Wut geteilt. Wir hatten genug verzeiht, ich wollte raus. Schluss mit dem Scheiß, ich schrieb auf, was passiert war. Sie wollten auch, haben's voll versaut. Bis die einen sahen, dass sie nicht talentiert waren. Mit den Einnahmen haben sie mich finanziert, unterstützt niemand, der mich unterdrückt, schikaniert. Das Wunder ist geglückt, ich hab dick kassiert. Hab die Unterschrift gedrückt auf ein Stück Papier. Aus der Unterschicht mich ins Glück platziert. Und wenn du oben bist, vergess nicht, wo unten ist. Weil du genauso schnell wieder verschwunden bist. Wo sind deine wahren Freunde, deine wahren Freunde? Du hast sie vergessen und sie stehen am Grab heute. Und wenn du oben bist, vergess nicht, wo unten ist. Weil du genauso schnell wieder verschwunden bist. Wo sind deine wahren Freunde, deine wahren Freunde? Du hast sie vergessen und sie stehen am Grab heute. Am Anfang habe ich meine Freunde dann noch angerufen. Doch langsam war es lästig, immer den Gestank besuchen. Auch ich war hässlich, doch konnte jetzt im Glanze duschen. Wurde vergesslich und vergaß, was wir zusammen versuchten. Musste lange suchen, bis ich meine Nummer fand, die ich von früher kannte. Vergangenheit war mir unbekannt. Ich schaute Kummer auf, schrieb ihn auf stundenlang. Hatte Angst vor der Stimme, die aus meinem Mund erklang. Meine Freunde sagten, dass ich wie ein Haifisch bin. Der Ruhm ist das Blut, ich weiß, dass sie neidisch sind. Sie meinten, sie bleiben an meiner Seite. Doch ich bleib alleine. Guck, wie reich ich bin. Freunde wurden Feinde. Ich musste nicht teilen. Guck, wie geil ich bin. Der Majestätenplatz. Doch ich scheiterte leidend, denn mir fehlte was. Ich vergaß, woher ich kam. Das ist die Lebenskraft. Und wenn du oben bist, vergess nicht, wo unten ist. Weil du genauso schnell wieder verschwunden bist. Wo sind deine wahren Freunde, deine wahren Freunde? Du hast sie vergessen und sie stehen am Grab heute. Und wenn du oben bist, vergess nicht, wo unten ist. Weil du genauso schnell wieder verschwunden bist. Wo sind deine wahren Freunde, deine wahren Freunde? Du hast sie vergessen und sie stehen am Grab heute. Und wenn du oben bist, vergess nicht, wo unten ist. Weil du genauso schnell wieder verschwunden bist. Wo sind deine wahren Freunde, deine wahren Freunde? Du hast sie vergessen und sie stehen am Grab heute.